Leute, mir kommen die Tränen. Das ist die letzte Sendung in dieser Art vor unserer Sommerpause. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Aber ihr habt die Chance, uns nochmal zu sehen, und zwar 3 Stunden geballt am 4. Juli. Die Sendung heißt Domian Extra, Samstag, 4. Juli. Und zwar in der Zeit von 23 Uhr bis 2 Uhr nachts. Domian Extra, wenn Schwule und Lesben auf die Straße gehen, anlässlich des Christopher Street Days in Köln. Näheres zu der Sendung gleich im Laufe dieser Sendung. Jetzt erstmal zu heute. Heute sind wir nochmal ganz offen für all die Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Und ich würde gerne mit euch unter anderem dann reden über das Thema Outing, Zwangsouting. Seid ihr geoutet worden, zwangsgeoutet worden? Also in dem Sinne, dass eure Homosexualität von jemand anderem öffentlich gemacht wurde, gegen euren Willen. Also, wenn ihr mit mir reden wollt über dieses Thema oder über alle anderen Themen auch, die Telefonnummer 0180-5678-111 oder die Faxnummer 0180-5678-110. Wir fangen an mit Björn, und Björn ist 15 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Björn. Ja, und ich rufe zum Thema an, dass ich gerne mal mit einem Mädchen schlafen würde. Mhm. Hast du denn schon mal eine Freundin gehabt? Ja, ich habe schon mehrere Freundinnen gehabt, aber da habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass die sich zu jung fühlen. Mhm. Wie alt waren die denn? Wie alt waren die? Die waren alle so zwischen 13 und 15 Jahre alt. Also schon so in deinem Alter? Ja, ja. Bis zu deinem Alter hin. Mhm. Wie lange bist du mit denen zusammen gewesen, gegangen? Es waren meistens Beziehungen, die längste, die war 9 Monate. 9 Monate? 9 Monate. Das ist doch schon ganz schön lange, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja. Ich wundere mich selber. Ja. Was ist denn in diesen 9 Monaten alles so abgegangen zwischen euch? Da lief nichts mehr als ein Zungenkuss und Händchen halten, war da also gar nichts. Also ein bisschen Petting und so war auch nicht drin? Auch nicht. Die wollten nie? Die wollten also absolut nicht. Du aber gerne? Also ich würde gerne mal, ich möchte gerne mal die Erfahrung machen. Ja. Warum bist du jetzt, warum bist du da schon jetzt so scharf drauf, das zu erleben? Ja, also ich fühle mich reif und wir in der Jugendklicke reden auch darüber. Mhm. In der Jungen oder Jugendklicke? Jungen. Jugendklicke. Mhm. Und dann würde ich jetzt auch gerne mal die Erfahrung machen. Stehst du da vielleicht auch ein bisschen unter Druck, so was die anderen Kumpels angehen? Ja. Nee, das nicht. Das ist absolut nicht. Also das ist wirklich egal. Also den interessiert das nicht. Also du wirst nicht dumm angemacht deshalb, weil du noch keine Erfahrung hast? Nein, nein, nein. Das nein. nicht? Ja. Das auf jeden Fall nicht. Aber die anderen haben die Erfahrung, einige schon gemacht? Ja, fast und, alle. Und wie, was erzählen die so darüber? Also erzählen ihm, dass es schön ist, dass es wirklich Spaß macht und... Also die würden es auch immer wieder machen und machen es auch immer wieder. Also sie haben auch Freundinnen schon länger. Also ich kann das gut verstehen, dass du sagst, ich möchte das erleben, und wenn du dich jetzt in deinem Alter dazu auch reif genug fühlst und alt genug, ist das halt ein gutes Recht, die Erfahrung zu machen, Björn. Ja, ja. Jetzt muss nur die Frau her, ne? Das Mädchen. Kriegen. Wie zaubern wir die jetzt irgendwie zu dem Björn hin? Also ich weiß nicht, also ich habe schon viele Sachen probiert. Ja, was hast du denn schon probiert? Also selbst ansprechen. Ja. Oder wenn ich mit jemandem zusammen war, so ansprechen. Aber ich habe auch zum Beispiel über einen Pager Kontaktanzeigen verschickt. Aber kamen zwar Antworten, aber die haben das alle nicht ernst gemeint. Also ich fand das eher für einen Witz. Also vielleicht ist wirklich die beste Methode, du gehst noch zur Schule, ne? Ja. Dass du, was hast du für Hobbys? Was habe ich für Hobbys? Sport. Sport? Ja, und Funken. Ja, also ich frage das deshalb, weil ich mir das, deshalb denken kann, dass du vielleicht im Rahmen des Sports jetzt in deinem Fall da auch Mädels kennenlernst. Ja, ich glaube, die beste. Tauchen. Wie? Beim Tauchen. Beim Tauchen. Ja, beim Tauchen müsst ihr das gerade nicht machen, aber vielleicht hinterher dann. Nein, aber dass die beste Methode ist, dass du ganz einfach weiter penetrant auf die Suche gehst nach einer Freundin in deinem Umkreis, in der Schule, beim Sport oder in der Freizeit, wo du sie halt so triffst, die Mädchen. Ja, ich glaube aber, dass die Mädchen dich in dem Alter noch nicht also reif genug fühlen. Dann bagger doch ruhig mal ein bisschen älterer an. Ja, bei den Älteren ist das so. Da bist du wieder zu jung, ne? Ja, da bin ich jetzt zu jung, und die Älteren wollen auch eigentlich auch nur Ältere haben. Aber Björn, ich habe auch hier im Rahmen dieser Sendung die Erfahrung gemacht, dass auch durchaus 14- und 15-jährige Mädchen sich da zu reif fühlen und auch Spaß dran haben und das auch machen. Ich glaube, du musst einfach jetzt am Ball bleiben, und es wird sich dann schon eine Sache ergeben, wo du auf ein Mädchen stößt, dass ihr beide zusammen das machen könnt, was ihr machen wollt. Ja, du musst jetzt nur wirklich jetzt nicht aufgeben, ne? Also ich werde auch nicht aufgeben, nee. Ich werde einfach weiter suchen. Ja, was meinst du, das wird Jahrzehnte jetzt so gehen, dass du immer wieder suchen musst nach Frauen, das ist so. Ja. Ich meine, ich hoffe, wenn ich das nur Jahrzehnte dauert, bis ich mein erstes Mal habe. Nee, das wollte ich damit auch nicht sagen. Aber ich meine, das passiert immer wieder, ne? Dass man halt dann immer wieder suchen muss. Ja, also, ist klar. Also Björn, such mal schön weiter. Und du rufst mich an, wenn du fündig geworden bist und wenn du ein nettes Mädel hast und wenn es dann passiert ist. Und dann erzählst du mir, wie es war. Ja. Ja, machst du das? Kannst du dich so ein bisschen an mich erinnern? Ich hatte vor 3 Wochen oder so schon mal angerufen zum Thema Gewalt in den Stadien. Ja, ich erinnere mich, klar. Ja, ja, und hast das auch bestimmt mitgekriegt mit den englischen Hooligans. Ja. Und ich finde, wie sie jetzt durchgegriffen wird bei der Fußball-WM, so muss das eigentlich auch weitergemacht werden. Okay, das auch noch ein Statement zu dem Thema. Also Björn, ran an die Mädels und mir Feedback geben. Ja, okay. Und ich werde dich vermissen jetzt, also in der Sommerpause. Das ist ja nett von dir. Aber am 4. Juli kannst du gucken. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Oder du kannst vorbeikommen in Köln. Wo ist denn das? Also das ist ja so eine Besonderheit dieser Sendung am 4. Juli. Domian Extra, ihr könnt bei mir auch einfach so vorbeikommen und ins Studio kommen. Also so wie du jetzt Björn hier angerufen hast und wir quatschen miteinander, so könnt ihr nach Köln kommen in mein Studio. Das Studio heißt WDR Arkaden. Und das liegt an der Nord-Südfahrt, ganz einfach zu finden, unweit der großen Schwulen-Disco Lulu. Da könnt ihr einfach reinkommen und wir plaudern unter 4 Augen miteinander. Ich meine, mit meiner Mutter ist erlaubt, dass es zu spät noch raus ist. Bringst du die Mutti mit? Dann kommt sie gleich auch mit. Ja, mal sehen, was sich ergibt, okay? Ja, okay. Alles Gute. Tschüss. Viel Glück, ne? Tschüss. Kirsten ist 23 und jetzt am Telefon. Ja, hallo Lumian. Hallo Kirsten. Endlich mal soll ich bei dir wegkommen, ist ja ganz schön. Ja, du hast eine ganz, ganz schlechte Leitung, Kirsten. Oh, ist besser? Ja, das weiß ich noch nicht. Wir versuchen mal. Um was geht's denn? Ja, und zwar das Thema von gestern Abend, des Mannes, dessen Stücks. Ja. Und zwar, ich habe wieder eine Beziehung mit dem gleichen Mann, wie ich vorher auch hatte. Kirsten, wir machen noch was Neues. Wir wählen dich noch mal erneut an. Leg mal auf und wir versuchen, die Leitung ein bisschen besser zu stricken. Ich verstehe fast überhaupt gar nichts. Ja. Okay, leg mal auf und du wirst gleich wieder angerufen von uns. Ja, ist gut. Bis gleich. Tschüss. Ja. Christoph, 20 Jahre. Hallo? Christoph. Ja, hi. So bist du jetzt viel schneller dran. Bitte, was bin ich? Jetzt bist du viel schneller dran, dadurch, dass die Leitung nicht gut war. Ja, das ist auch schön, weil mich beschäftigt schon seit heute Nachmittag ein Thema. Meine Freundin ist heute Nachmittag relativ überstürzt abgehauen. Mhm. Ja, ich war unter der Dusche. Und ja, es ist schon ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber... Sie hat mich bei lustigen Spielereien erwischt. Bei lustigen Spielereien? Ja. In der Dusche? Ja, ja, ja. Was ja mal in der Dusche durchaus passieren kann? Das ist ja schon öfters passiert, nur ich habe mich nicht erwischen lassen, sagen wir es mal so. Wie hat sie dich denn erwischt? Ja, sie war nicht da. Sie war beim Einkaufen. Sie hatte einen Schlüssel zu meiner Wohnung. Und wie gesagt, ich wollte mich fertig machen. Wir wollten heute Abend eigentlich weggehen, oder vielmehr gestern Abend eigentlich weggehen. Da war ich halt duschen und, naja, wie es dann halt so passiert. In dem Moment macht sie die Tür auf, macht die Dusche auf, ich bin wieder da und... Und du warst voll dabei? Ja. Und dann? Sie? Ja, auf jeden Fall. Sie guckt mich an wie so ein angestochenes Schaf, guckt mich von oben bis unten an, dreht sich um und haut ab. Wie? Und ist dann gegangen? Ja. Die war schneller weg, wie ich aus der Dusche raus war und meinen Badelaken umgeschwungen habe. Wann ist das passiert? Heute Nachmittag um 3. Um 3 Uhr. Und du hast jetzt seitdem nicht so von ihr gehört? Nein, ich habe bei den Eltern schon angerufen. Mhm. Und da geht keiner ran. Ich habe bei ihrer Freundin angerufen. Mhm. Und du meinst? Verleuchtet. Und du meinst? Ich bin sicher, dass sie da ist, aber sie sagt, sie ist auch so ganz pampig am Telefon. Also das ist schon ein gutes Zeichen, dass sie mit Sicherheit schon mit ihr gesprochen hat. Und ja. Und du bist sicher, dass es da einen ganz klaren Zusammenhang gibt? Dass sie deshalb abgehauen ist? Oder gab es irgendwie andere? Wir sind 4 Jahre zusammen, ich kenne sie seit der Schule. Und normalerweise sind Probleme dieser Art eigentlich von uns diskutiert worden. Und ja gut, sowas hatten wir halt noch nie. Und sie ist auch nicht irgendwie, was weiß ich, verklemmt oder was das Sexuelle angeht. Da haben wir eigentlich alles schon, oh, was rede ich hier? Aber wir haben eigentlich alles schon mehr oder weniger durch. Ja. aber über Onanie und so habt ihr noch nicht geredet vorher. Ja, das war eigentlich nie das Thema, ne. Hör mal, es ist aber auch ein, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ein selten dummes Ding, wenn sie deshalb so ein Terz macht. Das finde ich völlig okay, auch in der Beziehung, dass man onaniert. Mein Gott, nochmal. Sie ist nie die schnellste gewesen, aber so schnell, wie sie heute Nacht ja. die Wohnung verlassen hat. Also wenn ja, sie dich jetzt da doof hat stehen lassen. Ja, wenn sie dich jetzt in der Dusche mit einer anderen Frau erwischt hätte, dann kann man das ja verstehen, nicht, ne? Nein, ich glaube nicht, dass da, ja, da muss ich zusagen, dass wir da relativ offen sind. Mhm. Also da sind wir jetzt nicht so, dass wir jetzt, wer weiß wie, was weiß ich, nur wir beide. Ich meine, es ist schon mal vorgekommen, dass wir Pärchen eingeladen haben. Ach so, da seid ihr sogar sehr offen in solchen Sachen. Ja, ja. Das heißt, also Fremdgehen wäre gar nicht so ein Problem. Nein. Wie? Dann verstehe ich das nicht. Denn dann macht sie deshalb so ein Theater? Ja, das verstehe ich ja gerade auch nicht. Das ist es ja. Na, was heißt, ich verstehe es nicht? Ich kann mir schon vorstellen, dass sie jetzt denkt, sie ist mir nicht mehr gut genug oder was weiß ja, ich. Das kann ich schon verstehen, aber... Ja. Aber wäre eher verständlich, wenn du wirklich mit einer anderen Frau zusammen wärst und wenn sie das toleriert. Nein, das ist es ja gar nicht. Ja, ich meine, gut, wenn wir jetzt hier Pärchen einladen... Ja, ich habe ich schon verstanden, ja. Finde ich völlig banal. Ja, finde ich völlig banal. Dann ist das also vollkommen normal, weil sowas da haut sie ab. Ne? Also Christoph, dann hört sie vielleicht zu heute Nacht? Jetzt? Weiß ich nicht. Ja. Vielleicht hört sie ihrer Freundin zu. Ich habe keine Ahnung. Ich bin total verzweifelt. Also ich würde mal schon glauben, dass die sich in nächster Zeit meldet. Das hoffe ich auch. Und dann musst du ihr ganz klar machen, dass das überhaupt gar kein Ding ist. Das hoffe ich auch. Und dass es wirklich in den besten Kreisen vorkommt. Okay, viel Glück wünsche ich dir. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Jackie. Oder soll ich Jackie sagen? Nee, Jackie ist richtig. Jackie. 24. Hallo. Hm? Ich hatte früher mal einen Wellensittich, der hieß so wie du. Aber das nur am Rande. Den nannte ich allerdings nicht so ganz schick Jackie, sondern Jackie. Ach so. Ja, mein richtiger Name ist auch Jacqueline. Das ist das kurz. Aha. Mhm. Jackie, wir beide unterhalten uns jetzt. Mhm. Über was eigentlich? Über meinen Freund und seine Veranlagung. Was hat der denn für eine Veranlagung? Er hat die Veranlagung, dass er sich gerne mal von mir bekoten lassen würde. Mhm. Wie unappetitlich. Ja, das finde ich auch. Wie lange seid ihr zusammen? Ein halbes Jahr. Und wann hat er dir das zum ersten Mal offenbart, dass er auf sowas steht? Vor 1-2 Monaten erst. Also zuerst gar nicht. Mhm. Und jetzt fing er dann auf einmal an. Ja, er findet das toll, er hat es schon gemacht. Und ich fühle mich jetzt auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Als er das zu dir gesagt hat, was hast du da spontan gedacht oder auch zurückgesagt? Ich habe zuerst habe ich gedacht, er macht einen Witz. Ja, ja. Und dann fing er immer wieder davon an. Dann habe ich begriffen, dass er das ernst meint. Mhm. Aber für mich ist es irgendwie unvorstellbar, mich da irgendwie. Für mich auch. Ist für mich auch eine sexuelle Abartigkeit. Ich meine, wenn sich zwei finden, die es machen, ist es okay. Mir kommt's hoch, auch wenn ich mir so vorstelle. Da ist die Grenze einfach irgendwo unter anderem. Hat sich denn? Ich stelle mir gerade vor, wenn mir das jemand sagen würde, mit dem ich zusammen bin. Hat sich das Bild, dein Bild von ihm generell dadurch auch verändert? Ja. Deine Gefühle ihm gegenüber auch? Gefühle nicht. Also ich liebe ihn immer noch. Aber hat die Liebe nicht auch vielleicht irgendwie ein Fragezeichen bekommen, so in der Ferne? Ja, ein Knacks hat sie auf jeden Fall. Ja, ne? Dadurch, ja. Ich schon, ja. Empfinde ich auch so. Aber... Hat er dir denn so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie er das schon so konkret mit Leuten gemacht hat? Soll ich ihn dir mal geben? Dann erzählt er dir das selber? Ja, gerne, wenn er da ist, ja. Gut. Hallo Domian. Mit wem rede ich? Ich bin der Kai. Kai? Ja. Du hast das Gespräch gerade mitgehört? Ich habe gerade mitgehört, ja. Und du weißt, dass Jackie da nicht drauf steht? Auf sowas. Haben wir uns lange drüber unterhalten, die letzte Zeit drüber. Wie alt bist du denn? Ich bin 24. 24. Und du stehst auch an Koten? Ich stehe darauf, ja. Wann hast du das denn entdeckt bei dir? Halt mal den Telefonhörer still, das knackt immer zu so. Das war ungefähr vor 3 Jahren, also vor meiner Beziehung mit Jackie. Mhm. Und da habe ich das kennengelernt bei einer Frau, die ich kennengelernt habe. Und die hatte damit schon Erfahrung. Und aber wie lernt man das denn einfach so kennen? Hat die gesagt, ich mach das jetzt mal bei dir? Oder so ging es ungefähr ab, ja. Also, mich kennengelernt, das ging auch, wir waren 2 Jahre zusammen. Mhm. Und auch nach einem Jahr hat sie mir das erst gesagt. Mhm. Und da war deine Reaktion wiederum interessant, oder wie? Interessant war sie, ja. Mhm. Also, ich konnte mir sowas vorher nicht vorstellen, einfach. Und dann hat sie es irgendwann gemacht bei dir? Dann hat sie es irgendwann gemacht. Wie? Wo, wohin? Auf deine Brust oder wie? Auf den Bauch, ja. Also ich muss das jetzt mal so ein bisschen fragen, weil das ist für mich so eine fremde Welt und wahrscheinlich für alle Leute, die meisten auch, die jetzt zuschauen, zuhören. Da kackt deine Freundin dir auf den Bauch. Und dann? Das einfach antörnt. Ja, was passiert denn da? Dann hast du das auf dem Bauch und dann? Also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Nee, beschreib's mir ganz einfach, wie es abgeht. Du hast es dann auf dem Bauch. Was passiert dann weiter? Ja, und dabei bekomme ich dann meine Erektion. Mhm. Und dann? Und das ist eben der Kick. Wie lange bleibt das dann auf deinem Bauch? Ungefähr 5 Minuten. Und schläfst du dann auch mit deiner Frau, während das auf dem Bauch ist? Oder quaddert das zwischen euch gar rum oder so? Nein, also Sex haben wir in diesem Moment nicht. Also ist es nur für dich eine ungeheure Erregung, wenn der Haufen auf deinem Bauch liegt? Genau so ist das. Ja, und gibt es dann auch einen Abgang für dich? Ein Abgang? Also hast du dann einen Orgasmus auch, oder wie? Ja, was ich gerade sagte, ja. Ja, und dieser Orgasmus wird dann von deiner damaligen Frau oder Freundin dann bewirkt? Genau so. Mhm. So, nun stinkt die Bude ja dann danach, ne? Ja. Wo gehst du dann? Gehst du dann duschen oder nimmst du das mit einem Handtuch weg oder wie? Zuerst mal ein Handtuch weg und dann gehe ich unter die Dusche. Das ist doch eine ungeheure Sauerei. Es ist eine Sauerei, aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mhm. Also ich mache es mir dann ab und dann gehe ich ins Bad und dusche es ab. Mhm. Ja, klar, das ist jetzt nicht vermittelbar. Ich finde es ekelhaft, du findest das antörnend und du kannst das natürlich nicht direkt erklären, warum es dich antörnt. Nein, kann ich nicht. Nun kannst du aber wahrscheinlich nachvollziehen, dass die meisten Leute sich wirklich ekelnd abwenden. Kann ich mir absolut vorstellen, weil ich mir früher hätte auch nicht vorstellen können. Wie gehst du denn jetzt damit um, dass Jackie, deine Freundin, damit überhaupt nichts am Hut hat? Und sie hat ja gerade auch so ein bisschen gesagt, dass sie sich beinahe unter Druck gesetzt fühlt. Ja, also wir haben darüber geredet die letzte Zeit viel und ich weiß, dass ich sie zu nichts bringen kann, also... Und wir haben darüber geredet und sie hat mir gesagt, dass sie absolut dagegen ist. Mhm. Und dagegen werde ich auch nichts machen können. Mhm. Sie hat ja sogar, also an deiner Stelle würde ich da ganz hellhörig, sie hat ja gerade zu mir gesagt, dass die Liebe sogar einen kleinen Knacks bekommen hat. Ja. Dadurch. Ist denn diese Ambition, diese Leidenschaft so stark bei dir, dass du das auch haben musst ab und zu? Nein, würde ich nicht sagen. Also du kannst eine erfüllte Sexualität leben, auch ohne dieses zu praktizieren. Ich bin ja nun schon ein halbes Jahr mit ihr zusammen und es hat auch ohne funktioniert. Mhm. Aber ich sag, der Kick ist da, aber ich kann auch ohne mit leben. Mhm. Aber dennoch ist es so eine heimliche Sehnsucht tief in dir drin. Ja. Mhm. Wie wirst du dich jetzt weiter verhalten, Jackie, gegenüber? Ja, also... wie gesagt, wir haben lange darüber geredet, sie akzeptiert es nicht und dagegen werde ich auch nichts machen können. Mhm. Wirst und, du? Ich möchte auf jeden Fall mit dir zusammenbleiben. Mhm. Also ich kann dir auch wirklich nur dringend raten, aber das hast du ja selbst so auch eingeschätzt, dass man, dazu kann man niemanden drängen. Ne? Entweder steht man drauf, genau, oder man steht es nicht drauf. Und wenn dir ein... auch ein und da setze ich unsere Beziehung nicht aufs Spiel. Mhm. Ja, den Standpunkt finde ich schon sehr respektabel. Ich muss dich nochmal was fragen zu der Praxis dieser Sache. Als du das dann damals zum ersten Mal gemacht hast mit deiner damaligen Freundin, ist das dann öfters vorgekommen? Es kam öfter vor, also jetzt nicht in regelmäßigen Abständen, so dass ich jetzt sagen kann, zweimal die Woche, aber... Auch umgekehrt, dass du es bei ihr gemacht hast? Nee, das nicht. Da stehst du dann nicht so drauf? Da stehe ich nicht so drauf. Mhm. Wie geht das denn überhaupt? Man kann doch dann nicht immer. Wie bewirkt man das, dass man dann in dem Moment auch kann? Ja, also der Kick ist da, also man könnte öfter und man wartet immer auf den Zeitpunkt, wo man es kann. Wenn sich die Situation ergibt. Also wie gesagt, es ist ja nicht täglich oder wöchentlich passiert, manchmal 2 Wochen gar nicht. Mhm. Und dann wieder und dann... Also man muss dann halt auch den Moment, wo man Stuhlgang eventuell erwartet, dann noch abpassen. Was hat denn deine Freundin da eigentlich von gehabt? Du sagst, für dich war es eine große Erregung, das zu spüren auf dem Bauch. Was hat die Freundin da davon gehabt? Ja, also wie sie mir erzählt hat, war es für sie auch ein Kick, ein sexueller. Mhm. Ja, fremde Welten. Also Kai, was deine Meinung und deine Einstellung zu Jackie angeht, finde ich okay und bleib auch dabei. Okay. Anders geht es gar nicht mehr. Gibst du sie mir bitte nochmal? Ich gebe sie mir nochmal. Domian, mach's gut, ne? Ja, mach's gut, Kai. Ciao. Hallo? Also du hast mitgehört, Jackie, ne? Hm? Er respektiert es und er will dich auch nicht unter Druck setzen. Nimmst du es ihm ab? Ja, ich denke schon, ja. Hm? Aber es ist schon seltsam, sowas zu wissen, glaube ich, ne? Hm? Wie er das gerade beschrieben hat. Hast du das detailliert mitgehört? Hm? Hast du das schon mal so erfahren von ihm? Hat er dir das schon mal auch so erzählt? So genau noch nicht. Ich wollte es auch nicht so genau immer hören. Mhm. Also ich habe da auch immer ein bisschen abgeblockt, weil ich es mir auch nicht so vorstellen wollte. Mhm. Ist nicht sehr appetitlich, ne? Nee. Mhm. Hoffen wir, dass er sich an seine Worte hält, die er gerade gesagt hat. Mhm. Und hoffen wir, dass eure Beziehung keinen Schaden nimmt deshalb. Mhm. Ja, das hoffe ich auch. Dass die Liebe nicht zu sehr einknackst nach dieser Offenbarung. Mhm. Alles Gute euch beiden. Ja, auch. Tschüss, Jackie. Okay, tschüss. Tschüssi. So, jetzt geht es weiter mit Kirsten. Und Kirsten ist 23 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo, Kirsten. Ach, du bist es, ne, von gerade? Ja. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir eine bessere Verbindung haben. Ja, ich glaube wohl. Ja. Ja. Du wolltest gerne sprechen über des Mannes bestes Stück. Ja, und zwar, ich habe wieder eine Beziehung mit dem gleichen Mann, die ich vor 3 Jahren auch angefangen habe. Mhm. Sind wir zusammengekommen, da war es dann ein kleines Kind, 2 Jahre alt. Also ich habe immer noch große Schwierigkeiten, dich zu verstehen. Wer wo war ein kleines Kind? Wir haben ein Kind erzeugt. Ihr habt ein kleines Kind? Mhm. Ja, das ist 2 Jahre alt geworden. Mhm. Und jetzt seit einem halben Jahr, sag ich mal so, er lässt mich links liegen. Mhm. Er hat seinen Spaß, aber ich bleibe links liegen im Bett, auf Deutsch gesagt. Was hat das jetzt mit seinem Geschlechtsteil zu tun? Ich sag mal eine ganze Menge, weil er befriedigt sich. Bitte? Er befriedigt sich an mich. Ja. Und lässt mir so, sagt dann, ja, das war's dann heute erstmal. Ja, hallo? Ja? Er befriedigt sich an dir. Ja. Ohne, dass du irgendwie damit was zu tun hast. Genau. Er reibt sich also an dir. Ja. Mhm. Und dann sagt er, das war's. Ja. Mhm. Mich von ihm trennen wollte ich, kann ich aber nicht, weil das Kind sehr an ihm hängt. Mhm. Und ja, wenn ich gehen würde, wird es Schwierigkeiten geben. Mhm. Habt ihr denn richtig Streit deshalb schon gehabt? Ja, öfters. Mhm. Ja. Was macht auch mehr so, manchmal macht das Sex so keinen Spaß mehr, also weil ich nichts von habe. Ja. Ich sag mal, nur rein raus ist nichts für mich. Ach, das passiert dann aber schon doch. Doch. Ja, also ich wundere mich jetzt, weil du gerade anfängst, gesagt, du wolltest zu dem Thema von gestern sprechen. Dieses ist ja ein richtiges Beziehungsproblem zwischen euch beiden. Ne, was eigentlich ja primär nichts mit dem Geschlechtsteil zu tun hat. Doch, also ich würde sagen, doch, weil, also er ist insgesamt 18 cm lang, wenn er steif ist, sag ich mal. Mhm. Damit kann er mich nicht befriedigen, das schafft er nicht. Kirsten, wir machen mal Folgendes. Irgendwie ist mir das zu nervig mit dieser Leitung. Das wird nichts mit uns beiden hier auf dem Sender. Ich biete dir an, dass du mit meinem Psychologen gleich nochmal redest. Da ist es vielleicht dann auch nicht, da ist es einfacher, dann vielleicht mit der Leitung auch klarzukommen. Ja, verbleiben wir mal so. Leg mal auf und du wirst dann von dem Peter gleich angerufen. Ja, dass du deine Ferien gibst, finde ich schade. Vielen Dank. Ich werde vermissen. Schade, dass wir jetzt nicht richtig reden können, aber das ist, du hast ein Handy, ne? Daran liegt das, glaube ich. Ja, genau. Ich muss auch heimlich sprechen. Und du musst heimlich sprechen, ja. Ja. Also, das ist gleich einfacher, glaube ich. Ihr könnt euch besser verstehen, der Peter und du. Okay? Ja. Alles Gute. Ja. Tschüss. Gut, ne? Tschüss. Tschüss. So, jetzt ist Yvonne dran. Yvonne ist 16. Ja. Hallo, Yvonne. Ja, hallo. Also, mein Thema ist, ich habe ein Verhältnis mit meinem Nachbarn. Mit deinem Nachbarn? Ja, und der ist auch noch verheiratet. Wie alt ist der Nachbar denn? 22. 22? Ja. Wie lange läuft das schon? Seit ungefähr 2 Monaten. Wohnst du bei deinen Eltern noch? Ja, bei meiner Mutter. Ja? Mhm. Ich meine, wenn jetzt der Nachbar 62 wäre, wäre das ja vielleicht eine ungewöhnliche Sache, aber du bist 16 und er 22. Ist das so ungewöhnlich, dann bist du halt mit deinem Nachbarn zusammen. Ja, das Problem ist ja, er ist verheiratet und er hat 2 Kinder. Ach, er hat 2 Kinder auch. Ja. Also richtig ein Ehemann. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Ja, wir sind uns öfters mit unserem Weg gelaufen hier. Mhm. Und dann irgendwie kam das, wenn er so abends immer vorbeigekommen ist. Mhm. Ja. Und dann, tja, irgendwie fing er dann an. Also heute haben wir wirklich den Abend der sehr schlechten Leitungen. Du kackst mir auch ganz ab. Ja, ist ganz schlimm. Weiß deine Mutter davon? Nein. Es weiß niemand davon? Genau. Und wie praktiziert ihr das so, euer Verhältnis, eure Liebe? Ja, er kommt abends heimlich rüber, wenn seine Frau schläft. Ja, und deine Mutter merkt das nicht? Nee, zum Glück nicht. Wie verhält er sich denn dir gegenüber? Sagt er, dass er dich sehr liebt oder ist es einfach für ihn nur so eine Nebenher-Affäre? Er sagt das nicht so direkt. Er sagt, er mag mich, aber das ist doch alles. Hm. Magst du ihn denn ein bisschen mehr? Ja. Du bist sehr verliebt in ihn? Ja. Um nicht zu sagen, du liebst ihn? Ja, genau. Aber eigentlich eher nicht, wie mir das gerade so scheint. Ich meine, du kannst ihn ja selber fragen. Wie, ist er da? Ja, er sitzt neben mir. Ja, das ist ja heute alles grandios. Immer ist gleich der Partner dabei. Ja, her damit. Ja, Moment. Ja, hallo. Mit wem spreche ich? Stefan. Stefan. Du bist der Nachbar? Ja. Der verheiratet ist, Kinder hat und ein heimliches Verhältnis mit Yvonne. Ja. Kann man so sagen dann, ja, ne? Ja, kann man so sagen. Beschreib mir mal deine Gefühle zu Yvonne. Meine Gefühle zu Yvonne? Mhm. Ja, ist ein nettes Mädchen. Sieht gut aus. Mhm. Tja, halt eben so, wie man sich halt eben so vorstellt. Ja, gut, das wäre erstmal eine Beschreibung. So könnte Yvonne wahrscheinlich von vielen Leuten beschrieben werden. Was empfindest du für Yvonne? Ja, schon einiges. Was denn? Ja, kann ich schlecht beschreiben. Soll ich das erklären? Bist du verliebt in sie? Ja, doch. Liebst du sie? Ja, da habe ich aber noch das andere Problem dabei. Welches andere Problem? Deine Frau, meinst du? Ja, ja. Wie ist denn deine Gefühlslage zu der Frau? Ja, ich meine, ich müsste sozusagen, wir haben zwei Kinder. Mhm. So, der eine ist ein Jahr. Mhm. Und die ist ein Monat. Mhm. So, junge Mädchen. Mhm. So, und, so, das erste Kind, da wurde mir eher so gesagt aufgedreht. Mhm. Also da konnte ich selber nichts für. Mhm. So, und ja, wir haben eher, wie soll ich sagen, so eine Sexgemeinschaft. Wer jetzt? Du und deine Frau? Ja, ich und meine Frau. Ja, also du würdest gar nicht sagen, dass du deine Frau liebst? Ja, nicht so direkt. Also vielleicht so ein bisschen. Ja, ein bisschen. Liebt sie dich denn? Ja, sie flirtet auch ab und zu mal öfters. Was würde denn passieren, wenn sie das mitbekäme, dass du eine andere Affäre hast? Also nicht so viel. Mhm. Das denke ich mir auch gerade, wenn ihr nicht die große Liebesgemeinschaft seid, ist das doch vielleicht gar nicht so sehr schlimm, wenn jeder auch noch irgendwie andere Wege ginge. Was spricht denn dagegen, dieses dann zu offenbaren? Das wäre doch für dich und Yvonne dann auch einfacher, miteinander umzugehen. Ja. Die Yvonne spricht aber dagegen selber. Ach, die Yvonne möchte das gar nicht? Ja, ja. Warum? Ja, musst du sie selber. Ja, also du könntest dir das durchaus vorstellen. Also ich könnte es mir gut vorstellen. Und dann wäre es gar nicht mehr so heimlich und für dich auch nicht so kompliziert, sagen wir es so. Ja, ja. Ah ja, dann gib mir mal Yvonne nochmal. Ja, okay. Mhm. Ja. Ja, Yvonne, jetzt bin ich gespannt auf deine Stellungnahme. Er, ja. Das ist irgendwie blöd, das fünfte Rad am Wagen irgendwie zu sein. Mhm. Das finde ich irgendwie komisch an der Sache. Mhm. Aber was hast du denn dagegen, dass er das seiner Frau erzählt? Dagegen habe ich ja eigentlich nichts einzuwenden. So hat er es aber gerade gesagt. Nee, da habe ich aber eigentlich nichts gegen. Mhm. Also dann fände ich es schon mal interessant, wenn er das machen würde. Ah. Und dann kann man ja sehen, wie sich alles weiterentwickelt, ob du das fünfte Rad bist. Mhm. Wenn du weiterhin das Gefühl hast, das fünfte Rad zu sein, dann wird dir irgendwann über kurz oder lang gar nichts anderes übrig bleiben, als diese Beziehung zu beenden. Mhm. Das ist immer die gleiche Sache in solchen Konstellationen. Ja. Da du ja offensichtlich ihn mehr liebst als er dich, so habe ich das gerade auch durchaus interpretiert. Ja. Er mag dich schon sehr, das glaube ich ihm auch. Mhm. Also lass es doch mal drauf ankommen. Er soll es mal oben oder nebenan, wo immer das auch ist, mal sagen. Mhm. Und dann, was meinst du, was deine Mutter sagt? Ich glaube, die wird da nicht gerade sehr erfreut drüber sein. Warum? Weil er verheiratet ist. Mhm. Ich glaube, das wird meiner Mutter sehr zu knabbern machen. Mhm. Also die Gefahr sehe ich auch wirklich bei dir, Yvonne, dass du bist ja auch ein Endjünger, dass du da viel mehr investierst und du das vielleicht nicht zurückbekommst und dich da so sehr reinkniest in die ganze Sache und es sehr schwer haben wirst, da vielleicht wieder rauszukommen. Mhm. Also die Gefahr sehe ich da auch schon. Wenn er jetzt ganz euphorisch gesagt hätte, ja, Yvonne ist alles für mich auf der Welt, dann würde ich euch noch mehr Mut machen. Aber so würde ich dir auch sagen, vorsichtig, ne, mit der ganzen Sache. Ja. Tja, ihr beiden. Dann macht mal, legt mal los. Viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir 1.30 Uhr und 47 Sekunden. Jetzt machen wir eine Pause. Ihr Lieben, wir machen weiter. Hier ist 1 Live Domian, Talkradio aus Köln vom WDR. Radio 1 Live, WDR Fernsehen, heute Abend offenes Thema, offene Show. Und ich würde mich gerne mit euch über Outen unterhalten, Zwangsouten. Telefonnummer 0180-5678-111. Dieses ist die letzte Sendung vor der Sommerpause. Und die Sommerpause geht bis zum 21.8. Das heißt, in der Nacht vom 24.8. auf 25.8. werden wir uns in dieser Form hier wiedersehen. Aber es gibt vorher noch eine Domian-Extra-Ausgabe, nämlich am 4. Juli im WDR-Fernsehen und im Radio bei 1 Live in der Zeit von 23 Uhr bis 2 Uhr nachts. Ihr könnt anrufen, so wie ihr das hier in dieser Sendung auch kennt, bei mir am 4. Juli. Ihr könnt aber auch in Köln zu mir ins Studio kommen, nicht als Publikum, sondern als Gast und euch mit mir unterhalten zu dem großen Themenkomplex Homosexualität, Schwul sein und lesbisch sein. Dazu werden noch viele Promis mitmachen. Wir werden ab und zu mal rausschalten hier nach Köln in die Szene, was alles so abgeht. Es wird mit dabei sein, unter anderem Gloria Gaynor, worauf ich mich sehr freue. Max Schautzer finde ich auch sehr schrill und schräg, dass er bei einer solchen Sendung mitmachen will. Maren Kreumann, Georg Uecker und es gibt da noch so einige Überraschungen. 4. Juli, WDR Fernsehen und Radio 1 Live, 23 Uhr. Jetzt geht's weiter mit Lukas und Lukas ist 24 Jahre alt. Hallo. Hallo. Lukas. Kannst du mich gut verstehen? Sehr gut, ja. Endlich mal eine klare Leitung. Dein Thema. Das ist ein ganz neues Telefon, was ich habe. Ja, daran wird's liegen, ja. Ja, mein Thema ist, ich habe vor kurzem mein erstes Mal erlebt und bin da ganz froh drüber. Mhm. So. Und ja. Mit 24 Jahren ist das eher schon ein bisschen ungewöhnlich, ne? Wieso? Ja, also die meisten fangen ja schon mit 14 heute. Ja, heute also ich habe da irgendwie nie so den Druck gehabt, sag ich mal. Mhm. So, also eine Zeit lang war es für mich immer, dass ich keinen Sex vor der Ehe haben wollte. Mhm. So, aber nun geht das leider mit der Ehe nicht, weil, also ich bin schwul. Ja, da gibt es gewisse Komplikationen, ja. Ja. Leider, immer noch. Tja. Wir plädieren ja alle für die schwule Ehe. Ne, wenn das die Möglichkeit zumindest besteht. Ja, ja, genau. Es gibt zwar so Hardcore-Leute, da mache ich mir im Moment auch nicht so die Gedanken. Nee. Aber ich bin jetzt erstmal froh, dass ich so einen Freund habe. Lag es denn vielleicht auch daran, dass deine sexuelle Identität nicht so klar war, dass du das so vor dir hergeschoben hast? Nehme ich an, ja. Ja, ja. Nehme ich an. Erzähl doch mal, wie es jetzt zum ersten Mal gekommen ist. Das sind doch immer spannende Geschichten. Ja, also ich muss erstmal, habe ich vor 3 Monaten ungefähr mich erst so entschlossen, sag ich mal so, das auszuleben. Also schwul zu sein. Schwul zu sein, ja. Oder ich sag mal, ich habe es akzeptiert. Ja, und am 1. März 1998 entschloss ich mich, schwul zu leben. Ja, so in der Art, ja. Ja, warum nicht? Und dann habe ich auf mehrere Anzeigen geantwortet, so, also in der Zeitung. Und habe dann auch mal jemanden getroffen, so, aber das war halt irgendwie nicht so der oder das Wahre. Mhm. Und Ja, dann ging es weiter, habe ich mich an eine Partnervermittlung gewandt. Mhm. Und sehr aktiv. Ging mir dann nicht, bitte? Sehr aktiv, der junge Mann. Ja, es ging mir dann nicht schnell genug. Ja. Und ja, ich sag mal, dann war ich auch irgendwo so aufgeheizt dann mit der Zeit, weil ich mich dann ja auch sehr stark damit überhaupt beschäftigt habe. Ich habe mir dann Magazine gekauft und Sendungen geguckt und Filme geguckt und was weiß ich nicht alles. Übrigens, seine Sendung finde ich auch ganz toll. Vielen Dank. Danke sehr. Und ja, dann habe ich mich an so eine Dateline gewandt. Ja. Also so ein Gay-Telefon irgendwie. Und da, es war irgendwie total witzig so. Ich weiß ja nicht, hast du sowas schon mal gemacht selber? Nee, ich muss ehrlich zustimmen, ich habe es noch nicht gemacht. Also es läuft total komisch ab irgendwie, weil jeder kriegt irgendwie so ein Stichwort, darf so sich einen Namen irgendwie ausdenken und es wird immer extra gesagt über diesen Computer da, dass man nichts Obszönes sagen soll und so, ne? Aber da sind natürlich fast nur obszöne Sachen und da bist du nur am Lachen die ganze Zeit und kannst gar nicht. Man soll dann immer Ja oder Nein sagen, ob man den dann irgendwie sprechen will oder nicht. Und über diese Line hast du dann deinen Freund da kennengelernt? Ja, genau. So, und dann haben wir also ganz viel miteinander geredet, über diese Dateline erstmal. Ich habe selber gar nicht gemerkt, wie lange das nachher war, aber es hat sich dann auf der Telefonrechnung auch gezeigt. Und wir haben dann schnell unsere Nummern ausgetauscht. Und dann haben wir tagelang immer nur telefoniert. Total lange telefoniert und so und also sehr intim auch. Habt ihr denn dann beim ersten Mal, als ihr euch beim ersten Mal getroffen habt, habt ihr dann auch schon gleich miteinander geschlafen? Ja. Und also da hätte ich echt nicht mit gerechnet, so, weil ich, wie gesagt, ja, also nun sehr lange gewartet habe und dass es dann plötzlich auch so schnell gleich dann ging. Fandest du es denn direkt beim ersten Mal gut? Ich fand's toll, ja. Fandest du es toll, ja. Also dein Freund hatte aber schon wahrscheinlich mehr Erfahrung, ne? Bitte? Dein Freund hatte aber schon mehr Erfahrung vorher. Ja, der hatte schon einige Freunde. Und jetzt bist du gleich mit ihm zusammen oder ist das eher so ein lockeres Verhältnis? Also, ja, schwer zu sagen eigentlich. Also für mich ist es eher so locker, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie er darüber denkt. So, wir haben auch heute wieder telefoniert. Er ist halt immer viel unterwegs, ich auch. Naja, das wird sich vielleicht jetzt auch ergeben, ne? Ja, ja. In den nächsten Zeiten. Also es war dann ja schon auch ein recht langsames Coming-out bei dir, sag ich mal. Bereust du das jetzt im Nachhinein, dass du dir damit hast so lange Zeit gelassen? Oder denkst du, das war genau richtig, das jetzt so gemacht zu haben? Das ist eigentlich eine gute Frage. Darüber habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Aber das kann man eigentlich so sagen, dass ich das bereue, ja. Ja. Ja, gut. Obwohl, ich meine... Ist jetzt Schnee von gestern. Was? Ist jetzt Schnee von gestern, ne? Und jetzt ran in und ans pralle Leben. Ja, genau. Ne? Lieber Lukas. Ich habe noch was. Noch was? Also ganz kurz vielleicht ja. nur. Also ich bin Sänger von Beruf und Schauspieler. Und ich würde gerne eine schwule Boygroup gründen. Nein, das gibt's doch schon. Echt? Ja, es gibt eine. Ich weiß nicht genau, wie die heißt, aber es gibt eine. Ich habe die schon mal gesehen. Ja, da weiß ich nichts von. Die singen Deutsch. Ja. Ja. Ja, ich würde gerne so auf Englisch was auch durchziehen. Ja. Und möchte also gerne so die Leute so ansprechen, wer meint, irgendwie sich fähig dazu zu fühlen. Also. Also du willst uns jetzt ein bisschen mehr als Pinnwand missbrauchen, ne? Bitte? Du willst uns als Pinnwand hier missbrauchen. Ja, aber es geht. Nee, machen wir nicht gerne, Lukas, weil das bügle ich immer ab, weil dann kommen so viele Leute mit 1000 Anliegen und dann sagen die, ja, du hast da Ja gesagt, warum jetzt hier Nein und so. Machen wir mal einen Strich drunter. Idee ist vielleicht nicht schlecht. Geh andere Wege über Schulenzeitungen vielleicht und diverse Magazine, annonciere und da wirst du vielleicht schon fündig werden. Naja, okay. Alles Gute. Gut. Tschüss, Lukas. Danke. Tschüss. Jetzt ist Rainer dran. Rainer ist 28. Ja, hallo. Hallo, Rainer. Ja. Mein Thema ist, ich habe meinen Lebensmut verloren. Du hast deinen Lebensmut verloren? Ja, ich würde am liebsten Schluss machen. Was ist denn geschehen? Also ich habe seit meinem 12. Lebensjahr nur in Krankenhäuser gelegen und mittlerweile habe ich 38 Operationen hinter mir. Und warum? Was hast du eine schwere Krankheit? Nicht direkt, es ist 93 ein Tumor übersehen worden, war zwar gutartig, aber halt im Spinalkanal, direkt am Rückenmark. Und der ist übersehen worden und der ist dann so groß gewachsen, dass der ganze Dornfortsatz raus muss. Jetzt habe ich eine instabile Wirbelsäule und es hilft fast kein Medikament mehr. Was heißt denn, was bedeutet für dich, oder was bedeutet überhaupt instabile Wirbelsäule? Heißt das, dass du im Rollstuhl sitzen musst? Zurzeit ja, seit einer Woche. Ich kann zwar noch laufen, aber nur unter starken Schmerzen. Und seitdem ich das Medikament Morphium nehme, habe ich halt immer, dass die Beine wegklappen. Und es ist auch keine Sicht, dass es besser wird. Gibt es denn im Moment noch irgendwie Tumore im Körper? Nein, das nicht. Das wird aber immer regelmäßig kontrolliert. Gibt es denn gibt es therapeutische Maßnahmen im Moment? Außer Morphium. Morphium ist ja nur keine Therapie. Nein, das Morphium muss ich jetzt noch 3 Monate nehmen. Wenn es dann nichts bringt, bekomme ich definitiv die Morphiumpumpe gesetzt. Das heißt, du bekommst dann immer Morphium? Ja, Leben lang dann. Erklär doch nochmal, das haben wir, glaube ich, nicht so ganz verstanden, warum du so ein starkes Schmerzmittel brauchst. Weil ich ohne nicht mehr zurechtkomme. Weil ich schon so höllische Schmerzen habe, jetzt im Moment auch, dass mir die Tränen in den Augen stehen. Vom Rücken kommend? Ja, weil ich so oft operiert worden bin, dann sind alles Verwachsungen drin und das reibt dann an den Nerven. Und das ist inoperabel. Diese vielen Operationen, hängen die mit diesem Tumor zusammen? Die restlichen alle, ja. Und du hast jetzt im Moment trotz Morphium-Verabreichung so starke Schmerzen? Ja. Das kann man auch nicht höher dosieren, dass du... Ja, ich muss jetzt in 2 Monaten wieder in die Schmerzklinik nach Schleiden und da versuchen sie mich erstmal einzustellen. Das ist die Hölle. Wir hatten ja 93 schon mal telefoniert, das war Ärztefusch gewesen. Da hatte ich 32 Operationen gehabt und seitdem jetzt sind 38 geworden. Also es muss 95 gewesen sein. Ja, 95 geredet haben, ja. So lange her ja. Und ich weiß nicht mehr weiter. Das Schlimme ist, ich habe so ja so gut wie kein Sexleben mehr. Seit alle 2 Monate mal, wenn es gut geht. Dann nehme ich eine doppelte Dosis dann, aber... Hat das denn überhaupt noch einen Stellenwert für dich? Denkt man, wenn man so krank ist und solche Schmerzen hat, denkt man da überhaupt noch an Sex? Nein. Nee. Ich war nur zur Liebe zu meiner Frau. Du bist verheiratet? Ja. Und das belastet natürlich auch die Ehe. Also meine Frau lässt sich zwar nie was anmerken, aber es ist so belastend, dass ich nicht Geld verdienen kann, dass meine Frau rund um die Uhr arbeiten muss. Ja, du bist ja auch noch wirklich sehr jung, mit 28 Jahren, dann so erkrankt zu sein. Ja. Gibt es denn von Seiten der Ärzte irgendeine Perspektive, die dich ein bisschen optimistisch stimmen könnte? Nein, nicht mehr. Nach so vielen Operationen, die sind auch mit dem Latein am Ende. Ich habe jetzt im März habe ich eine letzte Operation bekommen, das war eine Elektrodenimplantation. Jetzt werden so Elektroden ans Rückenmark gelegt und dann habe ich ständig ein Kribbeln im ganzen Körper bis in den Füßen, als wo ein Fuß eingeschlafen wäre. Das sollte normalerweise den Schmerz zum Gehirn unterbrechen. Das ging auch 2 Monate gut, dass ich nicht mehr so viele Medikamente nehmen musste. Aber mittlerweile fängt das wieder von neuem an. Wir hatten damals gesprochen im Rahmen des Themas Ärztepfusch. Ja, richtig. Da. Und so fing es bei dir ja auch an. Ja, in Bonn in der Uniklinik. Da hatten sie mir doch den Tumor übersehen. Da hatte ich doch erzählt, da habe ich demonstrativ mein Bett vor der Klinik auf die Wiese geschoben. Und seitdem, die mich dazwischen hatten, da war ich wegen der Bandscheiben-OP. Seitdem ging es bergab. Nun sind einige Jahre vergangen. Hast du in irgendeiner Form eine Entschädigung bekommen? Nein, gar nicht. Laufenden Prozesse? Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Der Anwalt hatte damals nicht die richtige Sache angepackt. Er hatte strafrechtlich geklagt und wir wollten normalerweise zivilrechtlich. Ja, ja, ja. Aber das hat er für uns. Er war halt nur Pressegeld gewesen. Wir hatten einen falschen Anwalt. Das heißt, es ist ganz klar, wenn man damals diesen Tumor nicht übersehen hätte, hätte man dir helfen können und du wärst nicht so erkrankt. Richtig. Und das wäre damals noch ein relativ harmloser Eingriff gewesen. Ja, ich hatte ja eine Notoperation in der Uniklinik Köln. Ich hatte keine Blasenfunktion mehr und keine Gefühle in der Beine. Aber eine 7-stündige Notoperation. Was hast du eigentlich, das habe ich vergessen, vom Beruf gemacht vorher? Ich war Privatdetektiv. Privatdetektiv, genau, jetzt fällt mir das wieder ein. Ja, das ist mir damals auch schon was Besonderes dann in der Erinnerung geblieben. Jetzt fängst du gerade ganz, ganz traurig und missmutig an und du hast keinen Lebensmut mehr. Nee, gar nicht. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich bin bis 3, 4 Uhr bin ich überwacht. Deswegen verpasse ich so gut wie nie eine Sendung. Seit immer, ich muss eine stärkere Dosis nehmen, dann bin ich direkt weg. Und es fehlt nicht mehr viel, dass ich süchtig bin. Das bleibt nicht aus von den ganzen Medikamenten. Und dann immer das Gerede von den Leuten, die Sache nicht genau wissen, was mit mir los ist. Die faule Sau, die Frau geht arbeiten und... Wie, das sagen die Leute auch noch zu dir, wenn du so schwer krank bist? Das gibt es. Wer sagt denn sowas? Nachbarschaft. Ach, Das Schlimme daran ist, eine Woche geht immer wieder gut, dann habe ich noch Spritzen gekriegt zu dem Morphium, dann gehe ich mal wieder ohne Krücken. Einen Tag später sitze ich wieder im Rollstuhl. Und dann reden die Leute, ob ich einen an der Klatsch hätte, ob ich nur Mitleid will und nicht arbeiten gehen will. Reine Kinder habt ihr keine, ne? Nein, leider nicht. Das ich jetzt haben wir am Dienstag einen Termin beim Urologen und wir wollen in Erwägung ziehen eine künstliche Befruchtung. Also ihr wollt schon gerne Kinder haben. Auf jeden Fall, das belastet heißt, sehr. Das heißt, dass eure Beziehung schon trotz der Schwierigkeiten und der Belastungen ist die Beziehung intakt und deine Frau liebt dich und du liebst deine Frau sehr. Oh ja, sehr. Sie wusste ja schon von vornherein, dass ich krank bin. Aber Rainer, nicht so schlimm. Bei allem höchsten Respekt vor dem, was du gesagt hast, und jeder wird vielleicht erahnen, was in welchen Schwierigkeiten du steckst und wie es dir zumute ist, ist das nicht doch ein Strohhalm, an dem man sich festhalten kann, wenn man eine so tolle Frau hat und eine Liebe im Leben hat? Ist das nicht ein Grund zum Leben? Auf jeden Fall. Wenn ich meine Frau nicht hätte, dann hätte ich schon meine Überdosis hier und dann wäre ich weg von der Welt. Also ich sehe keinen Sinn mehr. Also ich hab da nicht viel Ahnung von. Ich lese manchmal in Zeitungen über neue Erfolge in Schmerzkliniken, über Schmerztherapien. Kannst du denn nicht so für dich auch vielleicht an die Sache so rangehen, dass du denkst, dass man dir schon in irgendeiner Weise helfen kann, dass es in irgendeiner Weise bergauf gehen wird, dass auch dieser Fortschritt in der Medizin riesig ist im Moment und dass du irgendwann in eine Schmerzklinik kommst, wo man dir wirklich, wirklich helfen kann? Ich hoffe es immer, aber mittlerweile gibt man auf die Hoffnung, weil so viele Operationen ich hinter mir habe und jeder sagt immer, ja, diesmal klappt es. Und wann ist es später, das wird nur immer schlimmer. Wann ist der nächste Termin in der Schmerzklinik? Im Oktober. Im Oktober. Wohin gehst du dann? Nach Schleiden. Und wenn das dann nicht klappt, dann muss ich wieder nach Köln in die Uniklinik und dann kriege ich definitiv die Morphiumpumpe gesetzt. Also Rainer, ich will dir jetzt wirklich Mut zu sprechen, dass du jetzt diesen Termin Schleiden im Auge hast, in der Hoffnung, dass sich etwas dort bewegt. Da bist du ja wirklich bei Spezialisten, die sich mit dem Thema Schmerz nur damit beschäftigen. Ja, ich hoffe. Und du hast deine Frau, du hast eine Liebe, das ist so viel wert, so unglaublich viel wert. Ja, schon, aber das ist trotzdem so belastend, dass ich nichts mehr tun kann, dass ich nicht mehr arbeiten gehen kann. Aber von Seiten der Ämter wird mir gar nicht geholfen. Ich kriege mal gerade Läppchen 270 Mark Sozialhilfe. Keine Erwerbsunfähigkeitsrente, keine Arbeitslosenhilfe, nichts. Deine Frau ist berufstätig? Ja. Was macht die? Die arbeitet im Heino-Café in Bad Münstereifel. Lieber Rainer, das tut mir sehr, sehr leid, was du mir da erzählt hast. Es tut mir wirklich sehr leid. Aber zwei positive Sachen sehe ich einfach. Ich sehe deine Frau. Ich sehe, dass ihr vielleicht ein Kind haben werdet demnächst, was ja auch Lebensmut dann bedeuten kann für dich. Und ich sehe die Hoffnung, dass man dir vielleicht doch helfen kann in der Klinik in Schleiden. Das auch. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Wirklich. Ja, danke. Und ich hoffe, dass wir irgendwann nochmal telefonieren und du mir erzählst, dass es schon in gewisser Weise bergauf gegangen ist. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich habe noch eine große Bitte an dich. Dürfte ich meinen Bruder, den Wilfried, grüßen? Der guckt jede Sendung von dir. Sobald er Nachtschicht hat, nimmt er sie auf immer. Also grüß ihn. Ja, hallo Wilfried, ich grüße dich aus Kuchenheim. Danke. Alles Gute, mein Lieber. Jo, danke. Und schönen Gruß an deine Frau. Ja, danke. Tschüss. Jetzt ist Jörg dran und Jörg ist 20. Ja, hallo. Hallo Jörg. Mein Thema ist die Intoleranz der Schwulen. Die Intoleranz der Schwulen? Ganz genau. Nicht die Intoleranz der Gesellschaft. Bitte was? Nicht die Intoleranz der Gesellschaft. Nein. Ja? Also es war so, ich habe letztes Jahr im November habe ich den Schritt gewagt, schwul wegzugehen, ja? Also und nach der anfänglichen Unsicherheit habe ich mich da auch richtig wohl gefühlt dann. Also schwul weggehen heißt in eine schwule Diskothek? Ja, ganz genau. Und schwule Kneipe und weiß ich nicht alles. In welcher Stadt? Frankfurt. In Frankfurt. Und wie gesagt, nach anfänglicher Unsicherheit hat mir das dann auch alles ganz gut gefallen und werde jetzt, oder seit längerem eben schon, von Barbikanten dazu gedrängt, mich doch jetzt endlich zu outen, ja? Dass ich dazu stehen muss, wenn ich schwul bin, bin ich schwul und muss eben auch zu stehen. Und ich denke, also ich mache das auch, ja? Also so ganz langsam für mich, ich erzähle schon meinen Freunden und weiß ich nicht alles, ja? Aber sie wollen nicht halt dann so richtig aggressiv so dann auch auf Straße gehen, weiß ich nicht alles. Und ist auch so, wenn ich dann von meinen schwulen Freunden in der Stadt treffe, ja? und da es mal kein Küsschen gäbe, ja, dann sind die dann schon mal richtig eingeschnappt und solche Sachen, ne? Und was sind das finde ich mal richtig dumm, ja? Ja. Sind das denn wirklich Freunde oder nur irgendwie so Szenebekannte? Nein, das sind schon richtig Freunde, würde ich sagen, ne? Und ein weiteres Thema ist, also ich würde nicht sagen, ich bin schwul, sondern bisexuell, ja. Und kriege dann auch immer vorgehalten, dass ich mich damit eben noch nicht abfinden kann, dass ich schwul bin und weiß ich nicht alles. Ja, und das sind so die üblichen Theorien. Ganz genau. Und hab gemerkt, dass es fast schlimmer ist, ja, jetzt in schwulen Kreisen zu sagen, dass man auch Frauen liebt, als umgekehrt, ja. Also, dass ich jetzt bei meinen Hetero-Bekannten sage, dass ich auch Männer lieben kann, ja. Also, das finde ich immer richtig dumm. Also, Jörg, ich kann dir da wirklich nur sagen, auch aus guter Erfahrung, lass dich da bloß nicht, wie wir hier in Köln sagen würden, Jeck machen und lass dich da nicht unter Druck setzen, das ist völlig bescheuert. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, andere Menschen zu outen. Überhaupt nicht. Ja. Und die zu drängen, dass sie das machen sollen. Das ist deine Entscheidung, dein Bier, wie weit du damit in der Öffentlichkeit umgehst und wie du das nach außen hin darstellen möchtest. Genau, nur du hast das zu entscheiden. Basta. Ich würde mich da ganz radikal abgrenzen und sofort zurückschießen verbal, wenn ich da dumm angemacht würde an deiner Stelle. Das hat mich ja auch einfach nur so gewundert, ja. Tolerant für uns und weiß ich nicht alles. Es gibt so 150-prozentige Schwestern, ne, die nichts anderes im Sinn haben, als berufsschwul zu sein. Ne. Ganz genau. Das finde ich auch fürchterlich und schrecklich. Ja. Mach mal so weiter, wie du es bisher gemacht hast, finde ich gut. Jo. Alles Gute, viel Glück. Jo, dir auch. Tschüss. Jetzt ist Rainer dran. Rainer ist 34. Rainer ist nicht 34. Es piepst noch? Nee. Dann nehmen wir Miriam. Miriam hallo. Ist 15 Jahre. Hallo. Ja, Miriam, hallo. Also ich habe ein Problem mit meinem besten Freund. Ja, erzähl mal. Also es geht halt darum, dass er was von mir will und ich nicht von ihm und er zwängt mich halt ziemlich ein. Er ist einfach so dein bester Kumpel, dein bester Freund. Ja. Also der läuft nichts zwischen euch beiden. Nee. Gar nichts? Auch nicht Händchen halten oder so? Nein. Nee, also ist wirklich für dich wie eine Freundin quasi. Ja, so und er guckt halt, wo ich hingehe, wann ich heimkomme. Und wenn ich zu einer Freundin gehe oder zum Kumpel, dann sitzt da unten vor der Tür und wartet, bis ich komme. Oh, das ist ja schon nervig, ne? Ja. Was wäre denn jetzt, wenn du dich zum Beispiel in einen Jungen verlieben würdest und mit dem Jungen zusammen wärst? Was wäre denn, wie würde der dann reagieren? Das weiß ich nicht. Ich habe da keine Angst. Ich habe da auch schon ein bisschen Angst davor. Der wird wahrscheinlich ausklinken, ne? Ja, so ungefähr. Wie lange bist du denn mit dem schon befreundet? Seit Dezember ungefähr. Also noch nicht so sehr lange, ne? Nee. Wie kommt es denn, dass das so einen engen Kontakt dann geworden ist zwischen euch beiden? Durch Bekannte von mir und dann irgendwie bin ich dann da reingerutscht in die Clique. Und dann ging das halt. Aber du musst ihn ja dann auch ziemlich irgendwie schon auch nett finden, sonst wäre es ja gar nicht zu so einer engen Beziehung gekommen. Wenn du sagst, er ist mein bester Freund. Ja, schon. Ich meine, okay, er ist schon lieb und so, aber er ist halt nicht mein Typ. Und er geht dir jetzt eigentlich auf die Nerven? Ja, so gesagt. Hast du es ihm auch schon mal so gesagt? Ja, schon ein paar Mal. Und es nutzt nichts? Nein, er will es einfach nicht. Miriam, dann muss die Holzhammer-Methode her. Da muss es ihm nochmal voll Stoff vors Gesicht hauen. Also ich meine natürlich nicht hauen, aber so ihm sagen. Ja. Dass du willst nicht mit ihm zusammen sein. Du willst keine Beziehung mit ihm haben. Und er soll sich darauf einstellen, sag ihm das schon mal so, dass du vielleicht bald einen Freund haben wirst. Und damit muss er dann auch leben. Mal ihm das schon mal so aus, damit er sich da schon damit auch schon mal beschäftigt. Ja. Damit du den ein bisschen vom Hals hast, ne? Das ist dir ja lästig im Moment, ne? So scheint mir das. Ja, nur meiner Freundin erzählt er immer, im Unterbewusstsein wollte ich doch was von ihm. Ja, das redet er sich jetzt so ein, ne? Das will er so. Sag es immer wieder und sag es knallhart und mal es ihm durchaus aus, dass du bald einen Freund haben wirst. Du kannst ihm sagen, ich will gerne mit dir befreundet sein, aber da läuft nichts Erotisches, überhaupt nichts mit gehen oder zusammen sein und Händchen halten, nichts, gar nichts. Du bist wie eine Freundin, musst du zu ihm sagen, mehr nicht. Ja. Ne? Klare Stellung beziehen. Okay. Miriam, mach mal. Tschüss. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist Horst am Telefon. Horst? Ja. Hallo Horst, wie alt bist du? Ich bin leider schon 60. Was heißt denn leider schon 60? Tja, bloß ich war ja lange befreundet. Ja. Mit dem einen war ich 20 Jahre zusammen. Und mit dem anderen Freund, da war ich 13 oder 12 Jahre, knappe 13 Jahre zusammen. Mhm. Der ist aber leider gestorben, mhm. weil er irgendwie wann mal angesteckt wurde. Oder macht der Teufel wissen was? Also er ist an AIDS gestorben? Ja, mhm. leider. Mhm. Und bist du auch positiv? Nee, Gott mhm. sei Dank nicht. Mhm. Da habe ich immer rechtzeitig für aufgepasst. Mhm. Und ich habe das hier in Hamburg jetzt schon ein paar Mal versucht, mit Adressen hier beziehungsweise Annoncen aufzugeben, mhm. aber keine Resonanz. Oder wenn die denn hören, ja, man ist ein bisschen sportlich und man hat ein Pferd selbst gehabt und man würde auch wieder reiten wollen und so mhm. weiter. Ja, du Stiefelknecht und so weiter, solche blöden Antworten kriegt man denn oder Briefe. Mhm. Also das finde ich schon alles langsam sehr, sehr merkwürdig. Also ist dein Thema Schwulsein im Alter und ja. wie man da Partner bekommt? Mhm. So das, sieht das ja, aus. Das glaube ich, dass das unter Umständen sehr schwierig ist. Mhm. Sehr schwierig. Stehst du denn auf Männer deines Alters oder nur auf jüngere Männer? Ja, das ist eben das Leiden. Ich stehe leider auf etwas jüngere mhm. Männer. Wie jünger? Du bist 60? Ja. Wie jung? Ja, bis 35. Bis 35 nur? Ja, 35. Warum? Bis, naja, ich weiß das auch nicht, warum. Weil der letzte Freund, der war auch recht was jünger. Mhm. Der ist mit 32 gestorben. Mhm. Aber es gibt auch durchaus knackige 45-jährige Männer oder so. Dann sind sie immer noch sehr viel jünger als du. Könntest du dich damit gar nicht anfreunden? Ja, habe ich noch nicht gefunden. Tut mir leid. Mm. Somit ist die Auswahl natürlich relativ gering, ne? Wenn du nur auf ganz junge stehst und mit 60. Also du annoncierst, sagst du. Ja. Gehst du auch noch irgendwie so in die Szene raus? Ja, so ein bisschen. Zum Beispiel hier in Hamburg, auf St. Georg mal so ein bisschen und das sind dann auch so viele, entweder sind das ganze Alte, so wie ich auch, oder älter noch. Gibt es eigentlich so richtig Kneipen nur für ältere Schwule, wo ältere Männer hingehen können? Ja, das gibt es. Das gibt es, aber das nutzt dir ja nichts, ne? Du willst ja die Jungs haben. Ja, der bloße und die Jungs, die da denn sind, die sind dann alle schon auf Hasch und Spritzen und sowas alles, also das muss ich auch alles nicht haben. Wie lange hast du denn jetzt keinen Freund gehabt? Das ist jetzt 3 Jahre. 3 Jahre. Und hast du jetzt 3 Jahre auch keinen Sex gehabt? So gut wie nicht. Mhm. So gut wie nicht, das heißt, da ist doch irgendwas mal passiert. Wo holst du dir den Sex dann? Ja, den habe ich mir mal so an der Autobahn geholt. An der Autobahn. Stehst du so auf Saunen oder Parks? Ja, in Hamburg gibt es ja keine vernünftige Sauna mehr. Mhm. Gibt es keine Sauna, keine Schwulensauna in Hamburg? Ja, aber sowas von dreckig und das muss ich auch nicht haben. Mhm. Die eine, die es mal gab, die war sehr schön. Mhm. Und bist du auch schon mal in die Versuchung gekommen, dir einen Stricher zu nehmen? Ja, habe ich auch schon gemacht. Mhm. Aber das bringt ja auch den nächsten. Mhm. Was für ein Gefühl hast du dabei gehabt? Ja, ein ganz schlechtes Gefühl. Erstmal musste man Portemonnaie denn dabei verstecken und dir alles denn das verstecken und das verstecken. Da habe ich dann auch keine Lust zu. Aber dir geht es ja auch, so habe ich dich anfänglich verstanden, dir geht es ja halt auch um mehr, ne? Um eine engere Bindung und Beziehung. So sieht es aus. Mhm. So dass man abends nicht mehr alleine sitzt oder so dass man auch mal wieder zu zweit so in Urlaub fahren kann oder so zum Wochenende mal wegfahren kann. Ich habe mir jetzt dann auch noch ein Boot gekauft Also ich meine, das ist ja, sind ja eigentlich ganz interessante Attribute, wenn du mit 60 Jahren noch so sportlich bist, siehst du wahrscheinlich auch noch ziemlich ansprechend aus und das müsste doch sicher auch den einen oder anderen jungen Mann interessieren. Ja, oder ich lerne die Verkehrten. Du lernst die Verkehrten. Aber ich glaube auch mit Sicherheit, dass das ein sehr großes Problem ist für ältere Schwule, was du gerade geschildert hast. Lieber Horst, die Sendung ist jetzt zu Ende. Ich kann dir nur einfach nochmal viel Glück wünschen und toi toi toi, dass doch irgendwie du deinen Partner findest, den du gerne hättest. Mhm. Alles Gute, viel Glück. Ja. Tschüss, Horst. Alles klar. Tschüss. So, meine Lieben, ich bedanke mich bei meinem Team, nämlich bei Gerald Baas, Wolfram Spikowski, Silvia Liebsch, Leo Scholten, Tom Bildhauer, Katrin Heckmann, Mathilde Kohl, Tom Andreas und Peter Ofsianowski. Wir sind mit dieser Sendung wieder da in der Nacht vom 24.8. auf 25.8. Aber wir sind am 4. Juli im WDR Fernsehen 1 live um 23 Uhr auch da. Ich freue mich auf euch.